Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im DDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 4 Minuten nur im Radio und dann im Fernsehen auch gleichzeitig. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Mittwoch-Nachtausgabe. Mittwoch haben wir heute, Mittwoch-Nachtausgabe. Und das heißt freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt bitte 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Marius ist der Erste heute Nacht. 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Marius, ich grüße dich. Und wie, ja? Sehr gut. Gut. Hallo Domian, es geht um Folgendes. Und zwar habe ich mich in eine Chefredaktion verliebt, und zwar auf einer Metal-Zeitschrift. Ich habe es nicht verstanden. In was hast du dich verliebt? In eine Metal-Zeitschrift, also beziehungsweise in die Chefredakteurin davon. In die Chefredakteurin einer Metal-Zeitschrift? Ja, und zwar? Geht es vielleicht noch spezieller? Nein. Und zwar, erst siehst du mich. Also, sie hat mich mal gesucht erst und ich habe sie immer gesiezt. Wie hast du denn die Chefredakteurin der Metal-Zeitung überhaupt kennengelernt? Ja, also es geht um Folgendes, und zwar wollte ich Informationen über irgendwelche Bands haben. Was? Bei was? Über irgendwelche Heavy-Metal-Bands haben. Ja. Ja, und dann bin ich halt, da habe ich da angerufen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich vorhin in die Stimme irgendwie verliebt. Aha. Ja, und jetzt, das heißt, du hast die selbst noch gar nicht gesehen, sondern nur mit ihr telefoniert. Ja, genau. Du bist verliebt in die Stimme der Chefin einer Metal-Zeitung. Ja, genau. Wie oft hast du denn mit der Chefin dieser Zeitung schon telefoniert? Ach, so 6-7 Mal. Und was redet ihr denn, außer über Heavy Metal? Ja, nur über Heavy Metal. Also nur über Heavy Metal? Über die Bands im Halt. Über die Bands. Wie alt ist sie denn? Du, keine Ahnung. Fragt man ja so eine Frau auch nicht, ne? Vielleicht ist sie schon 42, wer weiß. Ja, nee, also so alt sieht sie gerade nicht aus. Ich schätze so 27. Ach, du hast sie auch schon mal gesehen? Ja, aber nur halt in der Zeitschrift, und zwar ist da ein Foto von ihr. Ach so, genau. Die Herausgeber drucken gern ihr Foto vorne ab, ne? So ein kleines Foto. Ja, genau. So, und du bist ja verliebt in diese Frau, in die Stimme. Ja, also praktisch nur in die Stimme. Ihr könnt euch wunderbar unterhalten über die Musik. Ja, wunderbar. Also ich höre die Musik auch. Ja. Und deshalb können wir uns auch wunderbar über die Musik unterhalten eben halt. Ja. Wohnt denn die Frau in deiner Nähe? Nee, leider nicht. Also sie wohnt in Stuttgart. Und du? Ich wohne in Niederense. Wo ist das denn? Das ist so ein kleines Kaff zwischen Soest und Werl. Oh, das ist weit weg, ne? Das ist weit weg. Ziemlich weit weg. Was findest du denn so toll an der Frau? Ja, ihre Stimme. Nur die Stimme? Nur die Stimme. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich meine, du hast das Bild gesehen, aber ich meine, was sich da so seelisch hinter verbirgt. Vielleicht ist die ja gar nicht nett oder so. Weiß man ja nicht. Ja doch, aber von der Stimme her ja. Ja. Ja, da musst du mal ein bisschen scharfer rangehen, Marius. Ja, also jetzt will ich Folgendes wissen. Und zwar hat sie mich immer geduzt zuerst und ich sie immer gesiezt. Mhm. Und jetzt ist das so, dass sie mich auch siezt. Ach so. Soll ich ihr das Duo anbieten oder soll ich das überlassen? Ja, ich würde jetzt vorschlagen, du bietest ihr als nächsten scharfen Schritt das Du an. Mhm. Und als weiteres würde ich vorschlagen, dass du mit ihr mal irgendwie über was anderes redest als über Metal. Mhm. Dass ihr mal so ein bisschen in so eine private Zone kommt, gemeinsam. Verstehst du? Mhm. Also mal privat mit ihr reden. Genau. Praktisch. Mhm. Und dann mal fragen, ob sie dir vielleicht, ob ihr mal ganz privat telefoniert, von Privattelefon zu Privattelefon. Mhm. So. Und dann muss man weiter gucken. Wenn du die Privatnummer von ihr hast, dann bist du schon einen dicken Schritt weiter. Alles klar. Ne? So machen wir es, Marius. Ich wünsche alles Gute. Ja, auch toll, toll, toll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen läuft der Vorspann. Das heißt, wir warten ein paar Sekunden und dann werde ich die Fernsehzuschauer begrüßen. Und es geht dann auch hier bei uns gleich weiter. Ihr Lieben, vor den Fernseher. Geräten. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen ein klein bisschen verspätet, bitten das zu entschuldigen. Heute ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und das heißt traditionsgemäß, wir haben eine freie Themennacht. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, das hier ist unsere Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110 und vergesst bitte nicht auf das Fax eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Es geht weiter mit Sven und Sven ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Tag, morgen Donian. Sven, um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, ich bin, ich habe einen Rattentick. Du hast einen Rattentick? Ja, also ich züchte Ratten, also und habe jetzt schon 25 Stück. Und wo leben die? Ja, die leben bei mir in 5 Käfigen. In 5 Käfigen? Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du noch zu Hause in einem Zimmer, im Kinderzimmer? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern, ja. Im Kinderzimmer, sozusagen. Im Kinderzimmer, ja. Und da wohnen jetzt in diesem Kinderzimmer auch 25 Ratten? Auch 25 Ratten, ja. In verschiedenen Käfigen? Ja, in 5 Stück. In 5 Käfigen? Ja. Warum stehst du so auf Ratten? Warum? Ja, also das hat damit angefangen, als ich vor 4 Jahren, nee Quatsch, vor 5 Jahren von meinem Freund die Ratten zur Pflege gehabt habe. Mhm. Dass ich dann mich praktisch in Ratten verliebt habe und gesehen habe, also was für faszinierende Tiere das sind, mhm, und wie klug die auch sind, das ist also der Hammer. Das ist der Hammer. Also du züchtest die nicht, um die hinterher zu braten zum Beispiel? Nein, um nein, zu auf essen. Keinen Fall. Nein. Wir hatten ja gestern die Sendung Lebensmittel und haben zum Schluss einen sehr schlimmen Fall erzählt bekommen, ne, von dem Affen, von dem armen Affen, der bei lebendigem Leibe geköpft, also der, wo der Schädel aufgespalten wurde und das Gehirn rausgegessen wurde. Ja, nein, aber es gibt ja auch nicht in Deutschland, aber in Europa, ich glaube in Belgien, so eine seltsame Tradition, dass man Ratten isst. Das kommt bei euch gar nicht. Also das kommt nein, bei euch nicht nein, im Kopf. Nein, nein, okay. Du liebst deine Ratten und findest sie hochintelligent. Hochintelligent, ja. Was sagt denn deine Mama dazu? Kriegt die nicht den Föhn, wenn die in das Zimmer kommt und da 25 Ratten piepsen sieht? Ja, also die piepsen nicht mehr, sondern also sie stinken etwas mehr. Sie stinken, genau, das kommt auch noch hinzu. Ja, also ich habe über die Hälfte Männchen und die Männchen stinken also bekanntermaßen mehr als die Weibchen. Ist das so? Ist ganz anders als bei den Menschen, ne? Oder? Nein, ja. Nein. Ist das wirklich so? Das ist wirklich so, ja. Wie kommt das? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ja, ist so. Ja, es ist halt so. Ja. Jo, also wenn ihr mal im Zimmer reinkommt, dann kriegt ihr mal einen Schock und sagt, du gehst mal voraus und guck, ob alle Ratten im Käfig sind. Mhm. Nicht, dass sie irgendwie rumstolzieren und dann meine Mutter anpiepsen und anspringen. Ja. Ja. Also es hat noch keinen handfesten Familienkrach gegeben. Nein, hat's noch nicht. Nein, Gott sei Dank. Dann hast du aber eine tolerante Mutter, ne? Ich glaube, das hätte ich mir nicht erlauben dürfen früher mit 25 Ratten im Zimmer, da wäre aber was los gewesen. Ja, also ich bezahle die auch selbst, das ist auch nicht gerade das kostet ziemlich viel im Monat. Wie viel denn im Monat? Ja, zwischen 250 und 300 Mark. Ehrlich? Für Fressen oder was? Ja, also ein Käfig, also 5 Ratten verdrücken ungefähr in 2 Wochen rund 10 Kilo Futter. Und kaufst du? Ja klar, kaufst du. Was ist das denn vor? Es gibt ja kein Rattenfutter, was man kaufen kann. Was doch, ist das? Das gibt es. Es gibt Rattenfutter? Ja, also wie Hamsterfutter oder Mäusefutter, das gibt es auch spezielles Rattenfutter. Ach. Mhm. Und was ist das? Aus was besteht das? Also aus Körnerfutter, dann sind da, also praktisch nur Trockenfutter ist das. Also keine ekligen Sachen? Nein, dann fressen sie ab und zu. Nichts Verwesendes oder sowas? Hm? Nichts Verwesendes oder so? Nein. Ja. Aber sie fressen auch gern Käse, rohe Eier, knacken sie auf und schlürfen sie aus. Die schlürfen die. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwas übrig habt vom Mittagessen? Nee, dürfen sie nicht, da sterben sie. Och, die sterben doch in der normalen Natur auch nicht, die fressen doch alle möglichen. Das ist ja die abgezüchtete Ratte, die Farbratte. Ach so, die ist empfindlich. Ja, die ist sehr empfindlich. Die hat einen empfindlichen Magen. Ja, und sie ist auch empfindlich, also die ist krebsanfällig, weil die im Labor werden ja hauptsächlich auf Krebs getestet und Krebsmittel bekämpft. Ach so. Und dann sind sie so hingezüchtet worden, dass sie leicht krebserregend sind. Was wir wieder alles lernen hier heute. Also sie kriegen das praktisch nach 3 Jahren, kriegen sie Krebs und mit 5 Jahren sterben sie dann ungefähr. Ach, das ist bei deinen Ratten auch so? Ja, das ist bei meinen Ratten auch so, ja. Das heißt, also wie viele Jahre, du hast gerade gesagt? Ja, seit 5 Jahren. Das heißt, du hast auch schon eine Generation Ratten verabschieden müssen? Ja. Mhm. Wo kommen die hin, wenn die dann gestorben sind? Ja, die werden dann verbrannt und dann kommen sie bei mir in den Garten. Wo verbrennst du die denn? Ich verbrenne die dann in der Tonne und die werden dann verbuddelt von mir. Ach so, also die werden eingeäschert? Eingeäschert, ja. Und dann kommen die in den Boden? In den Boden. 19 Jahre alt bist du. Mhm. Hast du eine Freundin? Ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, ne? Was sagt die Freundin dazu? Ja, also, als wir, wir kennen uns auch schon seit 6 Jahren. Ich möchte nicht deine Freundin sein, um es gleich vorweg zu sagen. Nein, aber erzähl. Also es hat auch damit angefangen, also wir haben uns vor 6 Jahren kennengelernt. Ja. Und da habe ich, wie viel gehabt? Ich glaube 11 waren das erst. Mhm. Die hat sich auch schon ein paar Mal gepaart. Mhm. Und ja, dann gehen wir bei mir ins Zimmer rein und auf einmal hört sie so piep, piep. Mhm. Ja, und dann guckt sie in die Ecke, auf einmal sieht sie die Käfige, der Bein hat tot umgekippt. Glaube ich. So ein junges Mädchen. Ja. Ja. Aber dann hat sie sich habe ich sie mal reingelassen, hat sie die Ratten auf den Arm genommen und hat sie gemerkt, ach ja, das sind ja auch liebe Tiere, und also, dann habe ich sie damit angesteckt. Das heißt also, sie mag deine Ratten auch sehr. Ja, und hat selbst welche. Wie viel hat sie schon? 14. 14? 14 Stück. Dann seid ihr ein Rattenpaar, ne? Kann ein Rattenpaar, ja. Aber eure Freunde rumpfen doch bestimmt die Nase und machen sich lustig über euch, oder? Oh, es geht so. Geht so? Manche ja, manche nein. Ja. Wo sollst du denn noch hingehen mit den Ratten? 25 jetzt schon? Wie willst du es mal steigern? Nö, also ich habe den größten Teil behalte ich selber. Also wenn eine Ratte sich paart, dann muss ich die einzeln dann auseinandersetzen, Männchen und Weibchen, weil das Männchen würde die dann auffressen, also wenn das dann zu viele sind. Wie? Die Jungen würde... Die Jungen würde auffressen, das Männchen. Ist das schon mal passiert? Das ist schon sehr oft. Ja, und dann hast du gesehen, wie der eigene Rattenvater seine kleinen Rattenkinder auffrisst? Das habe ich dann bei den ersten 2-3 Mal gesehen, habe gedacht, vielleicht ist das mal eine Ausnahme oder so, kann ja mal passieren. Und die Rattenmutter geht dann nicht dazwischen? Nee, die geht weg, weil das Rattenmännchen wiegt ungefähr 400 bis 400 Gramm, kann das Rattenmännchen wiegen. Also ist viel stärker, da hat die Rattenfrau Angst vor. Keine Chance, die ist nur halb so groß und so, also keine Chance, absolut nicht. Das ist ja dann ein ekliger Anblick, wenn der seine eigenen Jungen frisst. Ja, aber das ist die Natur, das habe ich auch oft im Zulang gehört. Mhm. Muss ich halt auseinandersetzen und eine Ratte kriegt mit einem Wurf 6 bis 7 Junge. Mhm. Und ja, die du nicht selbst behältst, verkaufst die, an wen verkaufst du? Die verschenkst du. Aber wer will denn Ratten geschenkt bekommen? Ein Zooladen. Ein Zooladen? Jo. Oder du kannst ja vielleicht an Leute verschenken, die wiederum Schlangen haben und die verfüttern dann die Ratten an die Schlangen. Ja, das habe ich allerdings nicht so gerne. Ja, ist aber auch Natur, ne? Ja, gut. Ja. Was man so sieht. So generell, wo soll es denn hingehen mit dir? Richtung Tierarzt vielleicht? Oder willst du in der Tierhandlung mal arbeiten? Oder ich will eine Tierhandlung aufmachen, also nur bei Ratten praktisch. Nur eine Rattenhandlung? Eine reine Rattenhandlung? Gibt es das? Gibt es das? Rattenmäuse, also habe ich noch nicht gehört. Also, eine Marktlücke? Das wäre dann was Einzigartiges. Genau, eine Marktlücke. Mit Ratten, Mäusen, vielleicht noch den einen oder anderen Hamster? Jo. Ein Meerschweinchen vielleicht noch? Zu groß. Zu groß? Ja. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Firmengründung. Mhm. Gerhard Schröder wird sich freuen, dass da ein junger Mann ist, der neue Ideen hat. Mhm. Ne? Und du gehst mit deiner Rattenfreundin von mir. Ja, und ich möchte sagen, deine Sendung ist super klasse und ich gucke sie jede Nacht. Das ist sehr lieb von dir, danke. Ja, alles klasse. Sven, alles Gute, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Thema morgen bei uns heißt, ich habe ein Tabu gebrochen. Also wer von euch hat schon mal ein Tabu gebrochen, ist über eine Grenze gegangen, über die man eigentlich nicht gehen sollte oder über die ihr euch vorgenommen habt, nie zu gehen? Ich habe ein Tabu gebrochen, das ist unser Thema morgen. Heute haben wir kein festes Thema, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. 74 Jahre alt ist mein nächster Gast hier am Telefon, Karl-Heinz. Guten Morgen. Guten Morgen zu mir. Schönen guten Morgen. Ja, erstmal ein Kompliment an deine Mitarbeiter. Die waren sehr nett zu mir. Das ist wir schön. Wir haben uns am Montag unterhalten und vorhin noch mal kurz unterhalten. Also ich möchte sagen, auch sehr nett, abgesehen von deiner Person. Also prima, vielen Dank. Ich gebe es weiter, aber Sie haben es jetzt auch gehört. Ja. Um was geht's? Was ist dein Thema? Es geht um Folgendes, du mir. Ich bin Witwer, um das mal zu sagen. Mhm. Nicht? Und seit 2 Jahren schon. Mhm. Und oder länger, und ich hatte eine Beziehung, aber die ist inzwischen auch verstorben, und nun lebe ich 2 Jahre erstmal so solo und habe durch Zufall, ich gehe jeden Donnerstag, um das mal zu sagen, in ein Sonnenstudio, und plötzlich sehe ich da eine ältere Dame sitzen, neu, war ja annonciert worden und so weiter. Ich denke, oh, die könnte dir gefallen, so ungefähr, nicht? Und sie wurde da eingearbeitet, gerade von einer anderen Kollegin, die ich ja nur schon etliche Jahre kenne. Ach so, die arbeitet in dem Sonnenstudio. Die arbeitete in dem Sonnenstudio. Ich dachte, sie wäre auch ein Gast gewesen. Ja, ja. Also sie arbeitet da. Die arbeitet da, nicht? Also hat gerade angefangen, nicht? Mhm. So, naja, und na, wir sind dann auch, sie machte Pause und sind ins Gespräch gekommen und hin und her. Und dann bin ich den nächsten Donnerstag wieder hin, da war sie wieder da, nicht? Mhm. Und da sagte sie zu mir, ach, ich muss immer an sie denken. Oh, ich denke, Halleluja, das geht ja hier mit Dunder, was da fix war. Geht aber schnell los, ja. Ja. Wie alt, wenn ich zwischendurch fragen darf, wie alt schätzt du denn die Frau? Ja, ich denke so 54. 54? Ja. Naja, darum geht's mir ja, weißt du? Pass mal, wenn ich jetzt hier im Bekanntenkreis fragen würde, du gib mir mal einen Rat, ich bin 74, die ist 54, soll ich und so, weißt du, dann geht das rundrum und dann, ich denke, und ich sehe deine Sendung sehr oft hier und die, du gibst ja immer prima Ratschläge, ich denke, und jetzt holst du ja von Domian nochmal einen Ratschlag. Erzähl doch mal, wie es weitergegangen ist. Also sie hat dann gesagt, sie denkt viel an dich, als du das zweite Mal da warst. Ja, ja, ja. Und dann? Naja, und ich fahre öfter hier mal zum Reitstall runter und sie wohnt in der Nähe da, nicht? Und da bin ich immer da vorbeigefahren und sie hat gerade den Hof gefegt und da fiel ihr gleich der Besenverstrick aus der Hand. Als sie dich gesehen hat. Ja, ja. Naja, da musst du noch so nett unterhalten und so weiter und so weiter. Na, wir sehen uns. Und da habe ich dann wieder mitgekriegt, da hat sie so ja die Schicht getauscht, damit sie mich wieder erwischt an dem Donnerstag, wo ich dann immer hingehe, nicht? Du bist sicher, dass sie deshalb die Schicht getauscht hat? Ja, nehme ich an. Ich meine, warum soll sie die Schicht tauschen? Ja, gut, das könnte auch anders. Pass mal auf, ich habe da so meine Agenten, die mir das immer so ein bisschen zuspielen. Ne? So, jetzt stehst du, ich glaube, das Problem ist verstanden. Du stehst vor der Frage, da ist eine nette Frau von 54 Jahren, richtig, die offensichtlich dich auch sympathisch findet. Richtig. Wie weit kann ich jetzt oder soll ich Karl-Heinz jetzt an die Frau rangehen? Ne? Ja, das ist die Frage. Soll ich, ich meine, der Altersunterschied ist ganz schön und dein Mitstreiter hat ja gesagt, sie ist in Mitte des Zenits so ungefähr. Ne? Ja. Naja, und aber bloß ihr habt aber, lass mich mal, ihr habt aber so geflochtet noch nicht miteinander groß. Also sich das war schon so. Also war schon, wir haben uns den letzten Donnerstag haben wir uns, ich musste so dann zur Parkuhr rennen, um nochmal zu reinzustecken. Wir haben uns mindestens 2 Stunden unterhalten. Ne? Das heißt, morgen ist wieder Donnerstag, das ist dein Solar. Ja, ja, morgen gehe ich ja wieder hin, ne? Musst aber auch schön knackig braun sein, ne? Ja, ja, bin ich auch. Ja, ja, das ist klar. Naja. Du weißt aber nicht, du hast Spione, sagst du. Du weißt aber nicht, ob die Frau einen Freund oder einen Mann hat. Weißt du nicht? Nein, pass mal auf. Ja, ich will das mal so sagen. Sie war verheiratet, aber scheinbar war die Ehe nicht so glücklich. Ich habe wieder über eine anderen Frau so durch Zufall das erfahren, die in der Nähe wohnt. Naja, wie das alles so ist. Mhm. Und die sagte zu mir, ja, die Ehe, die ist nicht glücklich gewesen. Sie ist in Urlaub gefahren, er ist in Urlaub gefahren. Und sie, als sie in Urlaub war, sie kam zurück, da war er hatte mächtig Asthma und war erstickt inzwischen, nicht? Ach so, Ja, ja, also ist eine dramatische Geschichte. Na gut, aber für dich sind das natürlich dann ganz günstige Voraussetzungen. Das heißt, die Frau ist in keiner festen Beziehung. Nein. Also das ist soweit klar. Das ist, Also Karl-Heinz, wenn du kennst mich offensichtlich ein bisschen, ich habe da natürlich überhaupt gar keine Bedenken bei dem Altersunterschied von 20 Jahren. Du bist ein erwachsener Mann, sie ist eine erwachsene Frau. Ja. Wenn ihr beide euch, wenn ihr Gefallen aneinander finden würdet, und offensichtlich ein bisschen ist das ja da, warum denn nicht, Mensch? Warum denn nicht? Meinst du, ja? Ja, also wenn du, das war die Entscheidung. Ich denke, wir müssen nochmal fragen. Ja, weißt du, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das ist ein junges Mädel von 27. Oh mein Gott, das wäre, ich hatte eine, die hat Interesse, die ist 42, da habe ich natürlich gleich das Handtuch geworfen. Aber mit 54, also wie gesagt, der Altersunterschied ist ja nämlich so riesengroß. Naja, sind immerhin 20 Jahre. Ja, es sind 20 Jahre, aber also ich meine, ich bin noch, wenn ich so sage, ich bin noch topfit, nicht? Ja. Also, nicht? Ich habe meine Leidenschaft ist, ich habe mein Auto, nicht? Und sie hat auch einen Wagen, aber wir könnten zusammen den fahren, so fahre ich immer alleine durch die Botanik. So, genau, und das, nicht? Und das macht ja nur keinen Spaß, nee. Dauernd Radio anstellen willst du ja nur auch nicht, ne? Also, dass ihr dudelte da, also da wirst du den oft rambiös. Ich würde dir raten, jetzt in der nächsten Zeit, ich weiß nicht, ob es morgen schon passend ist, aber vielleicht an dem nächsten Donnerstag, doch mal ganz einfach vorzuschlagen, sich nicht mal, ob man sich nicht mal privat treffen könnte. Meinst du, ja? Mal auf einen Kaffee oder mal ein Abendessen oder so. Ja. Ich meine, da muss ich dir als erfahrener Mann keine Ratschläge geben, wie man Das ist klar. Ich meine, ich habe früher nichts anbrennen lassen. Ich bin früher bei der Luftwaffe gewesen. Weiße Flieger sind immer so ein bisschen, naja, ich will darüber keinen Stab brechen. Wir sind alle nie erst rein gewesen, ne? Ja, aber, grünes Licht von meiner Seite aus, ran an die nette 54-Jährige und dann mal gucken, was daraus wird. Ja, also ich sage, ich dachte, muss doch mal jemand fragen, bloß wie gesagt, im Bekanntenkreis, ja. Das wäre zu heikel, ne? So, also du meinst doch, ja. Absolut. Freu dich auf den Solariumsbesuch morgen. Ja. Und plauder mit ihr. Und wie gesagt, wenn es morgen passt, vielleicht morgen schon. Ansonsten musst du es halt entscheiden in der nächsten Zeit. Naja, ich kann ja anrufen, ne? Oder so, genau. Telefon. Ganz genau, ganz genau. Nicht? Und kann ja mal sagen, wer es und so weiter und genau. So weiter, nicht? Und ich meine, die Möglichkeit besteht ja, ne? Ich wünsche richtig tolles Glück. Alles ja. Gute, Karl-Heinz. Ja. Ich bedanke mich für deinen Ratschlag. Bitte sehr. Bis dann, tschüss. Ja? Tschüss. Ciao. Frank, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Frank. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Multisexualität oder als Zwitter geboren zu sein. Bist du als Zwitter geboren? Ich bin als Zwitter geboren, ja. Beschreib uns doch mal genau, was das bedeutet, wenn ein Mensch, in dem Fall jetzt du, als Zwitter geboren bist. Ja, ich will mal so sagen, also... Wie sieht der Körper aus? Mein Körper sieht aus, ich sag mal, wenn man sich nackt vorstellt, sowohl Mann als Frau, als auch Frau. Das ist heute immer noch so? Ja, du bist, so geboren, man hat dich nicht operiert oder irgendetwas, du bist damit aufgewachsen? Nein, ich bin nicht operiert, ich bin damit aufgewachsen. Ja, also, beziehungsweise ich bin operiert worden, so, aber das musste gemacht werden, weil sonst wäre ich über den Jordan gegangen. Hm. Fangen wir nochmal ganz vorne an, als du geboren wurdest, hattest du sowohl ein männliches als auch ein weibliches Geschlechtsteil? Ich hatte äußerlich gesehen, hatte ich nur ein männliches Geschlechtsteil. Also ich war als Baby äußerlich nur als Junge erkennbar. Aha. Was ich später, also was die Ärzte nicht gesehen haben, so, das, weil das lag unter der Blase, das war die Gebärmutter. Mhm. Und das ist erst, also ich sag mal, also erkannt hat man das erst wirklich, da war ich so, ja, 14, so, wo man so in die Pubertät kommt, so, und ach so. Wo die Mädchen dann die Menstruation kriegen, so, ja. Das habe ich dann auch gekriegt, nur dass das bei mir nicht raus konnte, sondern sich bei mir in den Hoden gesammelt hat. Ach. Und da hast du Schmerzen gehabt und kamst zum Arzt? Da habe ich extreme starke Schmerzen gehabt und bin dann irgendwann zum Arzt. Mhm. Und der hat dann gesagt, oh, um Gottes Willen irgendwie sofort ins Krankenhaus. Ja. Ab ins Krankenhaus irgendwie. Ja, Notoperation, dann bin ich, habe ich noch ein paar Tage auf Intensivstation gelegen, mhm. So, weil ich, ja, ich wusste ja im Endeffekt nicht, dass ich operiert werde, mhm. Und hatte noch gefrühstückt gehabt, bevor ich zum Arzt gegangen, ja. War morgens. Was hat man denn da genau, operiert? Ja, da hat man mich, ja, auf Deutsch gesagt, kastriert. Das heißt, man hat die Hoden rausgenommen? Man hat die Hoden rausgenommen, mhm. Richtig. Du hast aber dann heute nicht zweierlei Geschlechtsmerkmale, direkte. Du hast nicht eine Vagina und einen Penis, das nicht. Das ist auch nachträglich nicht irgendwie operiert worden, nochmal. Nein. Ich bin damals mal operiert worden, als Kind so, da hat man die Harnröhre bei mir verkürzt irgendwie und ich sag mal, ja, den Penis wollte man verkümmern lassen und hat mir im Endeffekt die Harnröhre zwischen die Hoden gelegt gehabt. Das war in Dortmund in der Kinderklinik damals. Das ist aber wieder rückgängig gemacht worden? Das ist später wieder rückgängig gemacht worden und zwar in meiner Stadt. Mhm. Wenn ich dich jetzt heute nackt sehen würde, du hast es ja gerade schon so gesagt, du hast gesagt, dass du eigentlich beide Geschlechtsmerkmale oder Anzeichen von beiden Geschlecht an dir hast. Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Ich sehe einen Penis. Du siehst einen Penis, du siehst Hoden dazu und du siehst halt eben, darüber siehst du dann noch große Brüste. Ah ja, aber die Hoden sind doch wegoperiert, hast du vorhin gesagt. Ja, ich hab mir später Implantate reinmachen lassen. Ah ja. Also im Prinzip oben eine Frau, mhm. Unten optisch ein Mann. Obwohl innen auch eine Frau eigentlich. Du hast eine Gebärmutter. Ich hatte. Die hat man bei der Operation damals weggenommen? Das hat man damals weggenommen, damit da keine weiteren Komplikationen entstehen. Und ja, du hast auch eine männliche Stimme, also ich würde, das klingt sehr männlich. Ja. Ja. Gott sei Dank auch. Hast du denn im Laufe der Jahre, als du erwachsen wurdest, darüber nachgedacht, dir die Brüste auch wegoperieren zu lassen oder wegoperieren zu lassen? Ich, das auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall die Brüste wegoperieren lassen, so, weil ich habe einfach mal wieder Lust, auch ins Freibad zu gehen. Mhm. Und sind das richtig große Brüste, die du hast? Ja, ja. Welche Körbchengröße? Ach, Körbchengröße, ja, Doppel-C würde ich mal sagen. Mhm. Doppel-C wäre das auf jeden Fall. Hast du Beziehungen gehabt in der letzten Zeit? Oder in überhaupt? Ja, ich bin in einer Beziehung. Ich bin in einer Beziehung. Mit einer Frau? Ja, klar. Ich hab viele Frauenbeziehungen gehabt. Wie reagieren denn die Frauen darauf, wenn die, ich weiß nicht, ob man das so direkt sieht bei dir, wenn du kannst ja auch weite Hemden anhaben, dass man es vielleicht nicht so direkt sieht. Aber wenn ja, die, genau, so ist es. Ich kaschiere sehr viel so, ja, und ich sag mal, ja, wenn ich nur einen Nightstand gehabt habe, so, dann, habe ich das T-Shirt angelassen, so dass man das halt eben nicht sehen kann, so, und ich hatte halt eben, ich sag mal, auch etwas mehr Körperfülle gehabt zu der Zeit, und da ist das nicht ganz so sehr aufgefallen. So, wie ist das jetzt mit deiner jetzigen Beziehung? Geht die Frau da locker mit um, dass du halt auch einen Busen hast? Ja. Oder hast du das Gefühl, dass ihr das doch ein bisschen irgendwie widerstrebt, dich doch zu streicheln beispielsweise? Oder? Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Nee, ganz und gar nicht. Du bist, was das männliche Geschlechtsorgan anbelangt, voll funktionstüchtig. Voll funktionstüchtig. Du musst dann wahrscheinlich zeitlebens Hormone einnehmen? Ja. Ist das so, ne? Weil die Hoden ja weg sind? Ja, richtig. Aber du hast eine Erektion, du hast einen Orgasmus, das ist alles ganz normal. Ich habe alles ganz normal, wie jeder andere Mann auch. Also das ist, ich sag mal, in weiten Kreisen ist das, ich sag mal, so von diesen Eunuchen-Geschichten irgendwie so von wegen Hoden weg und kriegst keinen mehr hoch und so, das ist Schnickschnack. Ja gut, weil man halt aufgrund der Hormone den Leuten helfen kann, ne? Wenn du die Hormone nicht einnehmen würdest, wäre es wahrscheinlich alles ja... Nee, das ist kein Thema. Das ist kein Thema, weil der Penis ist ein reiner Schwellkörper. Mhm. Und dieser Schwellkörper ist ja im Endeffekt, ich sag mal, ja, nichts anderes wie im Endeffekt wie ein Muskel. Mhm. So. Gut, aber die sexuelle Lust. Wo dann Blut reingepumpt wird. Ja, genau. So. Aber die sexuelle Lust wäre ja dann halt nicht da, wenn es keine Hormone gibt. Ich sag mal, nicht so starke Lust, sag ich mal so. Also ich sag mal, normale Männer in Anführungsstrichen irgendwie. Ich sag mal, die haben häufiger Lust auf Sex, so, und ich hab halt eben dann weniger häufiger wie ist es so Lust auf Sex, aber wenn, dann halt eben richtig. Ja, die Äußerlichkeiten, hast du einen normalen Bartwuchs? Nein. Das nicht? Nein. Also gar keinen Bartwuchs? Fast gar keinen. Fast gar keinen. Und wie ist es so mit der Behaarung am Körper, Beine, unter den Armen? Also so ganz normale Beinbehaarung irgendwie so, und Armbehaarung ist auch ganz normal männlich so. Du hast aber nicht auf deinem Busen, hast du keine Behaarung? Ich habe keine Brustbehaarung. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass du als junger Mann doch wahrscheinlich eine Tortur durchgemacht hast, ne? An Scham und an Hänseleien, oder? Ja, unter anderem so, weil auch viele so, ich sag mal, früher habe ich versucht, so einigermaßen normal damit umzugehen. So zwecks Schwimmbad gehen oder mal, ich sag mal, so im Sommer oben ohne laufen und so, ne? Irgendwie so, aber ich sag mal, die Gesellschaft, die ist da irgendwie, irgendwie, die zeigen dann förmlich mit dem Finger auf einen so, und lachen über einen und so, ne? Und wie sind denn deine Eltern? Dann selber sagt man dann zu sich selber so, nee, und dann schämt man sich auch und so, ne? Und geht dann auch nicht mehr so. Also ich sag mal, ich will mal ganz krass sagen, also ich bin jetzt seit 6 Jahren bin ich nicht mehr im Freibad gewesen. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Leute glotzen natürlich. Wie sind deine Eltern damals damit umgegangen, als die merkten, wir haben ein Kind, das ist eigentlich nicht richtig Frau und nicht richtig Mann? Wie sind die damit umgegangen? Sie haben versucht, das Beste daraus zu machen, irgendwie so, und... Haben sie dich versteckt? Ja, auch so ein bisschen, nein, das haben sie nicht. Und sie haben dich auch voll akzeptiert und auch geliebt? Ja, klaro, sicher. Gab es noch Geschwister in der Familie? Ja. Und für die war das dann auch normal, oder war das immer so eine Peinlichkeit, dass man nicht darüber gesprochen hat? Ich sag mal so, früher haben wir eigentlich recht wenig darüber gesprochen, irgendwie so. Und ich sag mal so, man hat so nach und nach so seine Fragen gehabt irgendwie und irgendwie auch mal nachgefragt, wie war das denn, ist das schon mal in der Familie vorgekommen und so weiter und so fort. Ist das schon mal in der Familie vorgekommen? Nee, ich bin der einzige bekannte Fall. Also Frank, dein Wunsch, dein Traum wäre, dass der Busen wegoperiert wird? Der wird wegoperiert. Ich habe die Zusage von der Krankenkasse. Ach so, das ist schon eingefehlt. Das ist ja wunderbar. Ja, sicher, klar. Das hat, weiß ich nicht, bestimmt 5 Jahre gedauert. Das glaube ich, dass das kompliziert ist. Wann ist die Krankenkasse, wo ich gewesen bin, so, da möchte ich jetzt den Namen nicht von nennen. Nee, so. Ich weiß, dass das alles sehr kompliziert ist. Wann ist denn die Operation? Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wann irgendwie so, aber jetzt im kommenden Jahr, so bis spätestens April, so werde ich das wahrscheinlich über die Bühne gebracht haben. Wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Und das ist ja dann wirklich ein Neuanfang, auch nochmal so in der männlichen Identität, was den Körper betrifft. Ne? Genau. Alles Gute von Herzen, Frank. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Mach weiter so. Wa? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 1:29:40 ist noch mal eine kleine Pause. Und gleich 30 Sekunden, das Radio als Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht. Und wir eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Morgen Nacht haben wir eine Themennacht. Und morgen heißt unser Thema, ich habe ein Tabu gebrochen und möchte mit euch reden, die ihr ein Tabu gebrochen habt, die ihr eine Grenze überschritten habt, die man eigentlich nicht überschreitet oder die ihr euch vorgenommen habt, vielleicht nicht zu überschreiten. Etwas getan, vielleicht habt ihr etwas getan, wofür ihr euch schämt oder was so aufregend ist, dass ihr euch nicht vorstellen hättet können früher, dass ihr immer so etwas tut. Ich habe ein Tabu gebrochen, Thema morgen bei uns. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Mark ist jetzt dran und Mark ist 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Marc. Kannst du mich gut verstehen? Sehr gut, ja. Sehr gut. Oh, das ist gut. folgendes Thema, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Ich stehe quasi in Sache Sex sehr auf Füße und Clogs eigentlich. Füße und Clogs? Das sind diese Holzschuhe oder was? Genau, also ich muss sagen... Also Füße ist nicht so ungewöhnlich, habe ich schon aufgehört, aber auf Clogs habe ich noch nicht gehört. Ja, es kommt sehr selten vor, aber wenn man sucht, dann findet man schon eher. Gibt es denn, ich weiß... Als ich so 14, 15 war, kamen die irre in Mode, diese Clogs. Ja, richtig. Gibt es die heute überhaupt noch? Ich habe die gar nicht so oft gesehen mehr. Manchmal noch, ja, aber... Ich weiß jetzt nicht, welche du genau meinst, aber also, es gibt natürlich... Also Holzschuhe mit so einer Lederhülle oben drauf, ne? Richtig, richtig. Die nennt man Clogs. Ja, richtig. Die gibt es ja noch viel in Holland und in Schweden, ne? Ah, ja, da kommen sie auch eigentlich her. Genau, genau. Ja, und es gibt heutzutage auch... vor allem auch in Krankenhäusern, die mit PVC-Sohlen, ne? Genau, da kenne ich es auch aus Krankenhäusern, genau. Mhm. Richtig, und ja, die sind natürlich sehr ohne Geräusch, ne? Die hört man ja kaum. Mhm. Die findest du auch gut? Die finde ich auch gut. Also es muss nicht unbedingt Holz sein, es kann auch eine PVC-Sohle sein. Ja, richtig, das ist mir eigentlich egal. Und ja, das macht mich halt an, wenn ich dann einen Mann sehe, ich bin schwul. Ja. Und 25. Ja. Wenn ich dann einen Mann sehe auf der Straße oder wenn jemand damit Auto fährt oder ein LKW-Fahrer oder jemand spielt Orgel, dann finde ich das hört mich halt an, ne? Hast du, ich habe noch nie jemanden Orgel spielen sehen mit Clogs. In welche Kirchen gehst du oder welche Konzerte? Nee, schon privat, ne? Oder ein Musical, dann, ich habe schon einmal gesehen. Ist das wahr? Ja, das ist nicht zu glauben, das war einmal passiert, ja, ganz außergewöhnlich, ja. Jetzt versuche uns langweiligen, normalen Menschen doch mal zu erklären, was da nun sexuell der Thrill ist, wenn jemand mit Clogs durch die Welt klappert oder auch nicht klappert. Mhm. Was ist daran geil? Also ich habe das schon seitdem ich kleines Kind bin, habe ich da immer darauf geachtet, ob ein Mann Clogs trägt. Mhm. Und was macht mich daran an? Ich finde den Geruch sehr sehr geil, muss ich sagen. Von den Schuhen oder von den Füßen? Ja, beide eigentlich, ne? Der Fuß in Kombination mit Schuh. Mhm. Aber gibt es einen speziellen Clock-Geruch? Ich finde schon, ja. Eigentlich Leder riecht man sehr und das Holz, ne? Und da zusammen, das hat einen speziellen Geruch. Ah, ja. Dann kommt da noch ein bisschen Schweiß zu natürlich und das ist natürlich die Kombination dann. Das ist der Kick für dich dann. Ja, richtig. Hast du selbst auch so Schuhe, so Clogs? Ja, ich habe auch welche. Ich habe auch drei Paare. Drei Paare gleich? Ja, richtig. Aus Holz alle? Nee, ein aus Holz und zwei aus PVC. So. Turnt dich das bei dir selbst auch an, wenn du die Dinger anhast? Ja, eigentlich schon. Trägst du sie mit Socken oder ohne Socken? Muss man ja alles wissen. Ja, richtig. Im Sommer viel ohne und im Winter eigentlich eher mit, ja. Ja, das ist dann ja auch eher normal. Ja. Aber wahrscheinlich macht dich wiederum mehr an, wenn du Männer mit nackten Füßen in diesen Clock siehst, als mit bestrumpften Füßen, ne, oder? Das geht so. Eigentlich mit nackten Füßen ist ja geil, im Sommer sogar. Ja. Und im Winter natürlich auch mit. Am liebsten dann mit schwarzen Socken. Mit schwarzen Socken? Also, ja, weiß auch, aber weniger. Warum gerade schwarz? Warum schwarz? Ja, ich weiß nicht. Das passt irgendwie zusammen. Schwarze Clocks dann, ne, und schwarze Socken. Sieht halt schick aus, ne? Ja, ich finde schon. Macht einen schlanken Fuß. Richtig. Ja. Ja. Du bist aber auch Fußfetischist, hast du gerade gesagt, und habe ich auch aus dem geschlossen, was du erzählt hast. Ja. Also der Fuß an sich interessiert dich auch. Ja, das ist wahr. Muss das ein sauberer Fuß sein oder darf er darf auch noch nach Schweiß ein bisschen riechen, ne? Oder? Ja, am liebsten sauber gewaschen, aber ja, meistens riechen die dann doch noch ein bisschen nach Schweiß, ne? Das geht ja nicht ganz weg. Ja. Findest du denn genügend Männer oder Jungs, die mit denen du diese Veranlagung, diese Leidenschaft teilen kannst? Wo du auf deine Kosten kommst? Na, es geht so. Es ist schwer zu finden heutzutage. Man muss schon suchen oder auf Partys gehen. In Köln oder Berlin sind ab und zu Partys für Fuß dann, ne? Fußfetischisten. Genau, ich würde sagen, Fußfetischisten wird es sicher genügend geben in allen Variationen. Ja, ne? Aber richtig. In der Kombination mit diesen Clocks ist es, glaube ich, doch schwierig, ne? Hast du da schon weniger. Hast die meisten stehen halt auf Sneakers, das stimmt, ja. Sportschuhe. Mhm. Genau. Hast du denn schon mal einmal einen Gleichgesinnten gefunden, der auch auf Clocks steht? Ja, zweimal schon. Ist das wahr? Es ist wahr, aber leider meistens weit weg. Berlin oder ja, Köln, Hamburg. Die Zauberlösung ist ja für alles mittlerweile, das habe ich ja nur gelernt hier, ist das Internet. Hast du denn im Internet mal geforscht, ob es da vielleicht eine Gruppe gibt, die sich genau damit beschäftigt, was du gerne hast? Ja, ich habe schon geforscht ein paar Mal und auch auf Chatseiten geguckt oder über Suchmaschinen, aber noch keine richtige Gruppe gefunden, die jetzt in Sache Clocks operiert. Ja. Kannst du dich denn in einen Mann verlieben, der damit gar nichts anfangen kann? Oder? Ja klar, das geht schon. Ja sicher, es kommt ja auf eine Person an, ne? Also es muss nicht unbedingt jemand sein, der dir auch ständig die Füße hinstreckt dann. Nee, das ja nicht. Also das ging auch alles ohne. Ja, sicher. Aber die optimale Sache ist halt, wenn ein Mann Spaß daran hat, dass du ihm seine Füße verwöhnen kannst, möglichst dann auch noch, dass er Clocks trägt. Ja, das ist wahr. Ja. Ja. Ja, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber gut, ich denke mal, jeder hat seine Vorlieben und seine... Ja, es ist außergewöhnlich, aber es gibt so viele abgefahrene Sachen, das ist noch relativ harmlos und nett, was du ja, mir erzählt hast. Ja, ich denke mal, ja, sicher. Und ich finde schon, Hygiene ist sehr wichtig für mich, ne? Ja, ja. Gut gepflegt ist und so, das gehört dazu. Was machst du denn dann so mit den, wenn ich mal so ganz intim fragen darf, so mit den Füßen der Männer? Oh, darfst du ruhig fragen. Ja. Was mache ich denn damit? Verwöhnen, Socken ausziehen langsam, ja. Schuhe aus, Socken aus, ja. Dann ein bisschen ja, lecken dran, riechen, so zwischen die Zehen, dann mit Finger dazwischen, dann mit, ja, am liebsten habe ich dann, dass ein Mann danach mit seinen Fuß oder Zehen an meine Brustwarzen geht oder an meinen Hoden dann, das hört mich dann total an. Und so weiter, den Rest können wir uns vorstellen. Ja, richtig. Ja? Ja. Magst du das denn auch umgekehrt, wenn jemand sich mit deinen Füßen beschäftigt oder ist dir das egal oder gar lästig? Nö, das habe ich auch gern. Das auch gerne. Ja, sicher. Nur wenn jemand das mag, ne? Wenn er nicht will, dann ich zwing mich nicht auf. Also wünsche ich dir einen netten Mann mit Clocks, ne? Ja. Vielleicht sollst du dich in einen Arzt verlieben, da oder in einen Krankenpfleger. Ne? Das habe ich auch schon überlegt. Oder in einen Zivildienstleistenden, der im Krankenhaus arbeitet, da ist es relativ sicher, dass du da auf deine Kosten kommst. Ja, sicher, aber man soll man erst ja so jemanden finden, ne? Das ist das Problem, genau. Was machst du denn vom Beruf? Ich selber bin Beamter. Beamter? Ja. Da kann man nicht mit Glocke. In der Stadtverwaltung kann man nicht mit Glocks rumlaufen, ne? Oh, doch. Oh, so locker ist das heutzutage in der Stadtverwaltung. Ja, ich muss sagen, und ja, am Anfang haben die Kollegen geguckt, ne, und gefragt, was tragst du denn jetzt Glock? Aber die haben dann ganz positiv reagiert. Und hast du gesagt, ja, na und? Ich stehe da drauf, ne? Ja, eigentlich schon. Ich bin aber auch Fußfetischist, hast du deinen Kollegen gesagt, oder? Nicht alle. Nicht alle. Teil schon, aber muss ja nicht alles in große Glocke hängen. Aber ich mache da kein, ja, wie sagt man, Tabu draus. Kein Hehl raus. Nee, eben nicht. So muss es auch sein. Ich bin offen und ehrlich und das habe ich gar nicht, schäme gar nicht dafür. Also, ich wünsche dir einen Mann mit Clocks. Okay, kurzer Wunsch und alles Gute, Marc. Danke, du tschüss. Auch. Tschüss, danke. Tschüss. Merle, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen, Merle. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Es geht darum, dass ich am Telefon ein unmoralisches Angebot gemacht bekommen habe. Von wem? Ja, alles fing damit an, dass irgendwann meine Bekannten zu mir gesagt haben, ich hätte eine ziemlich erotische Stimme und ich sollte doch mal mich bei so einer Flirtline bewerben. Mhm. Und ja, es war dann einfach so, dass ich ich habe einen Monat lang eine 090er Nummer gehabt, mhm. konnte aber keine Gespräche führen, weil ich habe kein einziges Gespräch geführt, weil es war einfach so, dass ich mit den netten Jungs, die wollte ich nicht auf eine 090er Nummer ziehen. Mhm. Und die sich nur nachts um drei einen runterholen lassen wollten, die habe ich, die wollte ich nicht, dass die mich nachts um drei aus dem Bett holen. Die hast du, dann bist du gar nicht, aber wie geht denn das? Du hast die Nummer geschaltet in deine Wohnung, ne? Ja. So geht das. Ja. Aber die haben doch automatisch dann die 090 gewählt, auch die netten Jungs. Ja, natürlich. Nee. Das geht erst über, es gibt ja in allen Zeitungen halt diese Nummern, wo halt steht, willst du mit netten Frauen sprechen, mhm, und so weiter. Und man spricht ganz normal, rufen dann ganz normal an für 24 Pfennig, ach, oder so, ich glaube maximal 96 Pfennig oder was in der Minute. Ja. Und sollen dann, das ist also, wenn man das professionell macht, soll man die dann auf eine 090er Nummer rüberziehen, unter irgendeinem Vorwand, meinetwegen. Aber man sagt dann, wähl bitte diese Nummer jetzt nochmal neu und dann passiert das und das. Man muss das schon dann irgendwie man muss es geschickt anstellen, die auf diese Nummer rüberzuziehen. Was heißt denn rüberziehen? Heißt das, du schaltest das um und dann müssen die nochmal neu wählen? Nein, die müssen nochmal neu wählen. Ach so. Und aber schon so, ach so geil sein, dass sie die 090er gar nicht mehr merken. Ach so perfide ist das, kenne ich mich gar nicht aus. Muss ich mal ausprobieren, um das mal zu erfahren, was ihr mir alles so erzählt. Also ja, die netten Jungs... Die netten Jungs, da hast du schlechtes Gewissen gehabt mit den netten... weil ich wollte... Ja, im Prinzip ging es dann so los, dass ich also eine 0800er Nummer bekommen habe. Ja. Und von dieser Firma, bei der ich mich gemeldet hatte, die diese Line hatte. Mhm. Ja, und dann habe ich... Lass mich mal anders fragen. Ja. Ich habe schon verstanden, dass du das gar nicht professionell gemacht hast, obwohl die Schaltung genau, war. Ne? Das habe ich verstanden. Genau. Von wem hast du denn jetzt dieses unmoralische Angebot gemacht bekommen? Ja, ich habe, dazu muss ich noch mal ganz kurz ausholen, wollte ich ja gerade sagen. Mhm. Also, die hatten mir zur Probe eine 0800er Nummer gegeben, um erstmal zu gucken, wie ich damit überhaupt klarkomme. Mhm. Und weil da noch kein, weil da keine Verpflichtung hinterstand und weil da erstmal nur Spaß im Spiel war, ging das auch ganz wunderbar. Und habe ich gedacht, oh, das kannst du auch für Geld machen. Mhm. Ja, aber dann habe ich praktisch, dann gar nicht bedacht, dass ich habe gedacht, die würden mich anrufen. Mhm. Ja, mhm. Und ich konnte das auch irgendwie am Klingelton oder an irgendwas anderem merken, dass das, es war letzten Endes so, dass ich im Prinzip, mich gar nicht mehr getraut habe, ans Telefon zu gehen. So, jetzt erzählst du mir, wer das moralische... Ja. So, und die 0800er Nummer ist natürlich geblieben und die benutze ich ab und zu noch und um einfach am Telefon, ich nehme das als Kommunikationsmöglichkeit, ja, oder halt auch mal, ich bin schon mal nachts, als ich auf bin und dann nicht schlafen kann oder was und meine besten Freunde, die rufe ich nicht. Jetzt hat irgendjemand angerufen. Ich habe also immer noch eine Geheimnummer, ich habe auch immer noch einen Briefkasten und auf dem Briefkasten kann draufgesprochen werden. Das heißt, es gibt verschiedene Rubriken. Lale, jetzt musst du mir sagen, wer es gemacht hat. Ich will es jetzt wissen. Wer hat es gemacht und was hat er gesagt? Jemand hat mir auf dem Briefkasten gesprochen, ich möchte mich heute Abend mit dir treffen und ich habe dir ein unmoralisches Angebot zu machen und gab mir auch gleich eine Nummer, unter der ich zurückrufen kann. Hast du zurückgerufen? Ja, natürlich. Und das heißt, der war noch in der Leitung, weil er suchte ganz dringend für den Abend wohl jemanden. Und dann gibt es eine Funktion, die heißt, man kann... Jetzt sag mir mal, eine Nummerkombination drücken und kann den dann direkt sprechen. Also. Und da habe ich gedacht, so, jetzt bist du mal neugierig. Und wie genau lautete jetzt dieses unmoralische Angebot? Ich sollte nach Köln kommen. Von wo? Aus dem Raum Dortmund. Aus dem Raum Dortmund, Nach Köln und sollte Er wollte für 5 Abende 40.000 Mark zahlen. Ich habe auch gelacht. 40.000 Mark für 5 Abende? 40.000 Mark und für einen Abend 8.000 Mark. Ich musste mich, hätte mich aber ganz auf ihn einlassen müssen. Das heißt, ich habe natürlich auch gefragt, hast du das nötig, warum, wieso, weshalb? Er könnte sich das leisten, er wäre Geschäftsmann und er wäre sehr niveauvoll und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich natürlich näher nachgefragt. Mhm. Und dann sagte der, ich müsste mich also darauf einlassen, wie gesagt, nach Köln zu kommen und dann mir vor seiner Wohnung, bevor ich in seine Wohnung komme, mir die Augen verbinden lassen. Wir würden uns also erst ganz normal begrüßen. Wer sollte dir die Augen verbinden? Er mir. Er dir? Mhm. Ja. Und dann sollte ich mich ganz darauf einlassen, erstmal nur mit ihm zu reden. Mhm. Also er wollte sich angeblich auch die Augen verbinden. Und dann wollte er schauen, ob das gleiche Gefühl wie am Telefon bleiben würde. Mhm. Und ich hätte dann immer noch, irgendwann wollte er mir die Augenbinde dann abnehmen und sagen, wie es von seiner Seite aus wäre. Und dann könnte ich immer noch, zu dem Zeitpunkt immer noch sagen, nein, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Aber so generell hätte es bedeutet, dass du diese 5 Tage ihm vollkommen zur Verfügung gestanden hättest? Nein, es hätte auch jetzt erstmal einen Abend genügt. Mhm. Hätte ja sein, weiß ich, er sagte, es kann ja sein, dass dir das auch gefällt und du willst dir ein bisschen Geld verdienen oder so, was auch immer. Wie hast du geantwortet? Ja, ich habe natürlich näher nachgefragt dann nochmal und habe mich mit ihm vereinbart, dass ich mich bis zum bestimmten Zeitpunkt am gleichen Tag abends noch melde. Und? Und das war 5 Minuten nach der Zeit und dann war die Leitung nur noch belegt. Ich nehme an, der hat dann noch ohne Ende weiter telefoniert und hat sich dann mit jemand anderem verabredet. Achso, die Sache hat sich in Luft aufgelöst. Wie wäre denn deine Entscheidung gewesen? Ich wäre natürlich nicht hingefahren. Du wärst natürlich nicht hingefahren. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht, wenn du da dich in einer fremden Wohnung, in der du noch nie warst, vollkommen auf jemanden einlassen musst, dann weißt du ja gar nicht, sehr gefährlich. Wer da noch in der Wohnung ist. Sehr gefährlich, der vielleicht gefährlich. Ich habe gedacht, das gibt's ja alles. Bist du in festen Händen? Nein. Hätte ja sein können. Also es gibt ja alles, dass Leute, dass Frauen das auch machen, wenn sie sich festgelegt sind. Nein, nein. Also da hätte es keine Bedenken moralischer Art deinerseits gegeben. Nein. Aber ich meine, abgesehen von dem moralischen Aspekt, ob man nur sowas macht oder nicht macht, sollte hier wirklich absolut entscheidend sein die Sicherheit, ne? Die Sicherheit einer Frau. Und es wäre halt eine sehr große Gefahr für dich gewesen, das zu machen. Eine irre Gefahr. Ja, das denke ich auch. Du weißt ja gar nicht, wie du auch gerade sagtest, wer da noch ist und jetzt entführt werden können oder misshandelt oder weiß nicht. Zugebundenen Augen, ach, ich meine, man lässt sich ja nur, das ist ja nur, also ich sehe verbundene Augen nur als Reiz an, wenn ich in einer festen Partnerschaft bin und mich da mal ohne nachzudenken und ohne Umfeld ganz auf meinen Partner, den ich liebe, einlassen kann. Gab es denn so ein paar Sekunden, wo du doch gedacht hast, Der hörte sich nicht unsympathisch an. Der war also nicht, aber das wäre vielleicht der Trick. Schmieriger Typ. Ja, aber das wäre vielleicht der Trick auch gewesen, ne? Wenn er sich so. Nur der hat dann die ganze Zeit mir immer noch, immer wieder eine Nachricht auf meine Box gegeben, die dann so lautete, hallo, hier ist nochmal das unmoralische Angebot. Mhm. Ich dachte, du legst jetzt auf und kommst nach Köln. Wolltest du nicht essen gehen heute Abend? Ach, du kommst ja sowieso nicht. Ist das ganze Kapitel auch mit den Lines jetzt für dich erledigt? Oder? Ich mach das ab und an mal. Mhm. Wenn ich, weiß ich nicht, selber sehr gestresst bin oder so, dann ich benutze das einfach nur als Kommunikation. Was machst du sonst im Beruf? Manchmal kommen ganz normale Gespräche dabei zustande. Mhm. Man trifft oft auf ganz normale Leute. Ich habe mich auch schon mit Leuten getroffen, aber ist natürlich klar, meistens die Erwartungen, die man hat, die werden nicht erfüllt. Was machst du sonst vom Beruf? Ich arbeite als Empfangssekretärin. Als Empfangssekretärin. Mhm. Ein ganz seriöser Beruf. Ich danke für deinen Anruf und gut, dass du dich dagegen entschieden hast. Ja. Und alles Gute für dich. Ja, für deine Sendung auch. Dankeschön, Merle. Okay. Tschüss. Tatjana, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Domian. Guten Morgen, Tatjana. Ja. Dein Thema. Ja, mein Freund hat mich in der 16. Schwangerschaftswoche sitzen lassen wegen einer anderen. Ist das im Moment der Fall noch? Wisst ihr es gerade? Ist das ganz aktuell? Ja. Oder liegt das schon länger zurück? Nein, das ist ganz aktuell. In der 16. Schwangerschaftswoche wegen einer anderen sitzen gelassen? Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 9 Jahre. Neun Jahre? Wir kennen uns... Moment, du bist 21, da war ich ja Kinder. Ja, wir waren Kinder, ganz genau. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Also deine erste große Liebe, die Jugendliebe ist das? Ja, auf jeden Fall. Und war das ein Wunschkind? Ja, ja. Seid ihr verlobt? Bitte? Wir sind verlobt gewesen, verlobt. Ja. Ja, und er ist mir früher auch ständig mal fremdgegangen. Und dann habe ich immer gedacht, naja gut, er ändert sich vielleicht nochmal. Und habe ihm immer wieder eine weitere Chance gegeben. Und naja, und als ich dann schwanger war, dann habe ich dann mitgekriegt, dass er abends dann länger wegblieb und sich mir gar nicht mehr meldete. Und wenn ich dann angerufen habe, ach, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt keine Zeit. Und hatte natürlich dann, irgendwann kam er dann vor 2 Wochen, sagte mir dann, dass er eine neue hat und dass ich das erledigt hätte. Und mit dem Kind möchte er nichts zu tun haben, es wäre nicht seins und das würde ihn auch gar nicht weiter interessieren, er will damit auch nichts zu tun haben. Und nun, wie ist dir zumute? Ich weiß nicht, also wir haben uns jetzt... Du klingst gar nicht so ganz verzweifelt. Wir haben uns jetzt im November eine Wohnung genommen zusammen und haben uns alles gemeinsam aufgebaut. Ich habe eigentlich gedacht, dass es gut gehen würde. Oder war das vielleicht so aufgrund der Spannungen, die es vorher schon gab? Du warst ja schon mehrfach von ihm enttäuscht worden, dass dich das gar nicht so sehr überrascht, dass er jetzt diesen Schritt getan hat. Da hast du ihm das quasi fast schon zugetraut? Das hat mich ziemlich geschockt. Ich hatte, wenn ein Abend, ich habe ihn angeschrien, habe ihm Teller hinterhergeschmissen und... Das ist jetzt alles, das ist jetzt auch, das ist definitiv, ne? Ja, und ja. Bin dann ins Krankenhaus gekommen mit Wehen und... Ding ist alles vorbei, wenn ich anrufe, drückt er mich weg oder er geht überhaupt nicht ans Telefon, lässt sich verleugnen. Das ist jetzt vor einer Woche, vor 2 Wochen passiert? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Wieso habt ihr euch überhaupt entschieden, ein Kind kriegen zu wollen, wenn das vorher schon so wackelig war und eigentlich... Ja, davor, das letzte Jahr ging eigentlich. Wir hatten ein wunderschönes Jahr und... Oder war es so die heimliche... Nein. Sehnsucht, das dadurch kitten zu können, das Ganze, durch das Kind. Bei mir vielleicht. Was immer falsch ist, man kann mit einem Kind keine Beziehung retten. Niemals, ja. Das geht nicht. Ja, und er kam eigentlich auf die Idee, wir guckten, haben uns abends immer auf Vox, liefen dann immer so über Geburten und fand ich immer ganz toll. Und er sagt dann, ach, ich möchte auch so gerne eins und eins, was genauso aussieht wie du und... Ja, und das hatten wir da ein paar Mal probiert und das ersten 3-4 Male hat es dann nicht funktioniert. Und als es dann funktioniert hat, war er dann, ne, alle waren hoch erfreut, nur er war dann... Ach so, er war direkt am Anfang, wollte er auch, als es dann passiert war, wollte er es dann plötzlich nicht mehr. Dann wollte es plötzlich nicht mehr. Ach so, so. Ja. Das heißt also, die ganze Schwangerschaftszeit vorher... Das hat mich schon betrogen. Ja, ja, ja. Ja, wovon ich nichts wusste. Wie weit vorher schon? Wie lange lief das mit der anderen Frau? Also, er hat mir gesagt, es war nicht lange, eine Woche höchstens. Und von anderen habe ich dann erfahren, dass das schon seit 4-5 Monaten lief. Kennst du die? Ja. Die kennst du auch noch? Ja, was noch viel schlimmer ist, ja. Aber es ist hoffentlich keine Freundin von dir. Doch, das war so meine beste Freundin. Oh, das ist ja noch ein ganz neuer Aspekt und ein ganz neuer Hammer. Das heißt, du hast erst auf einen Schlag 2 Leute quasi verloren. Ja, ist mal das. Und so. Sind alle auf seiner Seite. Und jetzt stehst du da mit deinen 21 Jahren, bist hochschwanger und der Typ lässt dich alleine und dann ist auch noch eine gute Freundin auch noch weg. Ja, allerdings. Hast du ein paar Menschen, Eltern, die so ein bisschen zu dir stehen und dich auffangen? Im Moment habe ich eigentlich nur meine Eltern. Die im Krankenhaus haben mich an Psychologen überwiesen. Aber bei den Eltern hast du einen Ansprechpartner. Also kannst du immer hingehen und hast das Gefühl, auch aufgehoben zu sein. Ja, das schon. Aber irgendwie ist das für mich, im Moment will ich eigentlich weniger drüber sprechen, weniger mit meinen Eltern. Also immer dieses, ach, das wird schon wieder und der kommt zurück. Und ich jetzt will ich ihn gar nicht mehr zurückhaben. Verstehe. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du jetzt in irgendeiner Weise einen, so ein bisschen Rückhalt bekommst. Und wenn du das von den Eltern nicht so kriegst, wie du es möchtest, wäre es vielleicht schon gut, wenn du dir für die nächsten Wochen, zumindest jetzt für das Ende der Schwangerschaft und für die erste Zeit, wenn das Kind da ist, dir eine professionelle Hilfe suchen würdest, Tatjana. Ja. Damit du das alles, das ist ja ein schwerer Schlag, den verkraftest du ja so alleine vielleicht gar nicht. Ich würde dir gerne mal noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja. Ne, dass der dir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, an wen du dich wendest und wie das dann so weitergehen könnte. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und eine gute Geburt und ein prächtiges, gesundes Kind. Ja, danke, Thomas. Tschüss, Tatjana. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, tschüss. Tschüss. Sebastian, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Sebastian. Ja, mein Thema ist Psychiatrie und ja, ich sitze im Moment hier in einer. Du bist in der Psychiatrie im Moment? Ja, ganz genau. Warum? Suizid, Depression, persönliche Störung. Darf man, also ich frage jetzt mal ganz, darf man telefonieren? Auch, ja, genau. Nein, man darf es nicht. Nein, ich rufe mein Handy an, wenn er wüsste, ich glaube. Obwohl, ich meine, ich bin ja schon seit einem halben Jahr, also ich habe jetzt so ein paar Sonderrechte und insofern. Ist das Fall. Geschlossene Psychiatrie? Geschlossene Psychiatrie, ja. Das heißt, ich bin hier in Gütersloh, das sagt ihr bestimmt auch schon was, ne? Ja. Westfälische Klinik in Gütersloh, ja, genau. Bin ich hier im Moment und es gibt also zwei geschlossene Häuser und der Rest ist dann alles offen und ich bin hier in der geschlossenen. Das ist im Prinzip wie ein Gefängnis, ne? Nö, nicht so ganz krass, aber, ja, aber du kannst, für manche Leute ist es schon ein schlimmer als Gefängnis. Gut, aber du kannst eben nicht raus, wenn du möchtest. Doch, ich kann raus. Du kannst raus. Ja, ach so. Ja, warum? Kommt immer noch an, wie man sich benimmt und ob da noch akute Gefahr steht, Selbstgefährdung und andere Gefährdung, das ist ja immer noch so ein Ding. Und warum heißt es dann in deinem Fall geschlossene, wenn du raus kannst, wie du willst? Weil ich erst in die geschlossene reinkam, weil da akute Selbstgefährdung bestand, als ich hier reinkam, weil ich wollte von der Brücke springen, als ich wieder von meinem Jahr hier reinkam. Mhm. Und wie gesagt, da stand also akute Selbstgefährdung. Mhm. Und da haben sie erstmal gesagt, nee, der kommt erstmal für die nächsten Wochen nicht raus. Achso, und dann kann man wirklich nicht raus. Dann, nee, auf keinen Fall. Du bist also quasi jetzt im offenen Vollzug, ne? Was ist das für ein, ich war in meinem Leben noch nie in einer psychiatrischen Anstalt. Ja, ganz weißt genau, das ist der Profi an. Ich sage allen Leuten, das ist super klasse. Also alle Leute, die Probleme haben, denen angeboten wird, in eine Psychiatrie zu gehen, die sollten es bloß annehmen. Also ist es wahr? Super, ja, aber man hat ja sonst einen Schrecken auch, von wegen Anstalten und da rennen alle mit den, wie nennt man das, mit diesen gefesselten Armen rum und weiß ich, wie man das Zwangsmedikation und so, ja. Am Bett und so, ne, das genau, ja. Ganz genau, ne, das habe ich zuerst auch gedacht, ich wollte ja auch auf keinen verlieren, das war auch das Problem. Mhm. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr und in diesem halben Jahr so viel gelernt und so viel über mich selber auch gelernt. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich also so sein kann, wie ich bin und dass dann auch die Leute rezitieren. Das fand ich eigentlich schon sehr, sehr schön, das zu lernen. Man wird auch sicher konfrontiert in diesen Anstalten eben auch mit sehr schweren Schicksalen. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Zieht einen das nicht, wenn man selbst schon depressiv veranlagt ist, nicht noch mehr runter, wenn man so geistig kranke Menschen sieht? Ja, oder geistig angeschlagene Menschen sieht? Ja, geistig angeschlagen, das ist ja nicht hier so auf der geschlossenen Station. Diese geschlossene Station, das ist eigentlich eher so für die Akutfälle, das ist ja eine Akutaufnahmestation hier. Mhm. Und diese geistig Verwirrten, die sind halt praktisch auf einer offenen Station, die sind also echt akute, also denen also echt dauerhafte Hilfe zukommen wird, ne? Und also ich bin hier auf dieser akuten Station und da kommen dann halt so Fälle rein wie Psychose und Neurose, Depression. Ja gut, aber das könnte einem ja auch, wenn man empfänglich ist für sowas schon auch, könnte einem ja noch so einen Kick geben, dass man noch schlechter drauf kommt. Ja, dann sagt man auch Scheiße, das könnte ich auch kriegen und sowas. Das auf jeden Fall, klar, natürlich. Wobei ich bin sowieso sehr anfällig, also ich habe hier versucht, auch mich schon mehrmals umzubringen. Und wegen mehreren Schicksalen, weil ich also mit manchen Schicksalen nicht fertig werde und manchen Begebenheiten nicht fertig werde, also dass ich mit meinem Alter nicht fertig werde. Hast du da eigentlich ein eigenes Zimmer, in dem du lebst? Nein, ich habe hier so ein Dreibettzimmer, weil die Kollegen, die beiden hier, die sind heute lassen wollen, und dachte ich mir, Mensch, jetzt rufst du mal so mir an. Jetzt bist du hier ganz allein und kannst endlich mal gut telefonieren. Ich hatte schon vorher vor, weil ich Ihnen auch sagen wollte, dass ich also die komplette Station, aber ich glaube ja fast tagtäglich deine Sendung hört und warum? Wie lange musst du noch drin bleiben? Ich denke bis Ende Dezember, keine Ahnung. Bis Ende Dezember. Danach suche ich mir eine Wohnung und bis März. Danach kommt eine Rehabilitationsklinik. Ja. Also dein Resümee ist, es ist gut in eine Psychiatrie zu gehen, weil einem da unter Umständen sehr gut geholfen werden kann. Ja, man ist mit Fachleuten zusammen. Ja. Und du kannst es von den Erfahrungen, die du gemacht hast, nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall, klar, natürlich. Aber ich kann jedem raten, bloß psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie ja echt sein. Also wenn man sagt ja immer, Mensch, brauchst einen Psychiater, brauchst einen Psychologen, Gottes Willen, nein, das ist ja verrufen zu wollen. Also das habe ich jetzt auch gedacht. Das wäre super peinlich, ihnen zu sagen, ich komme aus der Psychiatrie. Und was ich dann auch sagen möchte, das ist, dass die Leute, die nicht in der Psychiatrie sind, dass die Leute halt, die in der Psychiatrie sind, akzeptieren sollen, so wie sie sind und auch keine Vorurteile gegenüber den Leuten haben sollen. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei, Sebastian. Ja, eine Frage zum Schluss noch. Was hast du vor, wenn alles jetzt gut über die Bühne geht? Auch, ich wollte Erzieher lernen. Erzieher. Mhm. So, dann wünsche ich dir toll, alles Gute dafür. Ja, danke. Und danke. Noch gute Genesung weiter. Ja, kriege ich eine Autogrammkarte noch? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Leg mal auf. Tschüss. Alles klar, ciao. In der Technik, Markus Liebetanz, morgen heißt unser Thema, ich habe ein Tabu gebrochen, möchte mit Leuten sprechen, die Dinge getan haben, die man eigentlich nicht tut oder für die ihr euch schämt oder die ihr euch hättet nie vorstellen können, dass ihr das mal tut. Vielleicht auch, weswegen ihr ein schlechtes Gewissen habt. Vielleicht. Oder worauf ihr vielleicht auch ganz stolz seid. Ich habe ein Tabu gebrochen, morgen Thema bei uns. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.